So if you have your Bible, you can turn in Psalm 139. Wenn ihr eure Bibel mit habt, schlagt bitte den Psalm 139 auf. So this is going to be our meditation this morning. Das wird unsere Andacht für heute früh sein. And the message was inspired from a puppet show. Die Botschaft wurde inspiriert durch ein Puppentheaterstück. Because we did last week in Hungary, we had a whole week, we did outdoor evangelistic meetings. Denn wir waren letzte Woche in Ungarn und haben die ganze Woche so Straßenevangelisationen gemacht. And there is one of the puppet numbers is a children's song, and there's a little girl, she sings part of the Psalm 139. Und eines dieser Stücke hat eben so ein kleines Mädchen dabei, das Teile aus dem Psalm 139 vorsingt. So every time I heard it, it's just so amazing, those words. Und jedes Mal, als ich das gehört habe, fielen mir eben diese fantastischen Worte ein. So, see, you can get inspiration from messages in all kinds of places. Also children's songs, children's show, Inspirationen cartoon. Für Predigten von überall her bekommen, aus Kindersendungen, aus Cartoons. VeggieTales. Some of my best messages were inspired by VeggieTales. What is you know that? VeggieTales? You know, VeggieTales, VeggieTales, VeggieTales. We've got a show for you. I'm sorry. Okay. See, if you don't know VeggieTales, you don't know what you're missing. You just don't know. You know VeggieTales? VeggieTales. Who knows VeggieTales? Look at all those hands. Now, if you want this experience, just ask those people. Wenn Sie Erfahrung haben wollt, frag diese Leute. I mean, it's from Focus on the Family Ministry. Also, das sind Teletubbies auf christlich, höre ich gerade. Yeah. You know? Ma'am? Besser. He's adding to the message, huh? Yeah. Okay, so Psalm 139. Psalm 139. So maybe let's stand together and we'll read. Everybody's, most people speak German here, right? Yeah. Also, yeah? Yeah. Die meisten. Yeah. Ich spreche nur ein wenig Deutsch. Yeah. Das ist kein Problem. That's no problem. Yeah, I only speak a little bit of German. Okay, so let's stand. Lass uns bitte aufstehen. And he will read verse 1 to 7 in German. Und ich lese die Verse 1 bis 7 auf Deutsch. Go ahead. Herr, du erforscht mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin fliehen soll ich vor deinem Angesicht? Okay, let's pray. So, Father, we pray you bless our devotion this morning. Vater, wir bitten, dass du unsere stille Zeit hier segnest. That you will speak to our hearts. Dass du zu unseren Herzen sprichst. And thank you for each person here today. Und danke für jeden Einzelnen hier heute. And we pray that with an open heart we can listen to your word. Und wir beten, dass wir mit offenem Herzen deinem Wort zuhören können. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, you can sit down. Bitte nimm Platz. So this is a psalm about God. Das ist ein Psalm, der von Gott spricht. That not only God is everywhere present, dass Gott nicht nur überall anwesend ist, which is a very interesting to think about, was eben auch sehr interessant ist, darüber nachzudenken. That God is everywhere, dass Gott überall ist. I mean, God is in heaven, wenn Gott ist im Himmel, but he is also everywhere present, aber er ist auch überall hier anwesend. And it goes even further than that. Und es geht sogar noch weiter. Not only he is present around you as you live your life, er ist nicht nur um euch herum, während ihr euer Leben lebt, but he even knows our thoughts, sondern er kennt sogar unsere Gedanken. And he even knows our thoughts before they come up in our brain. Und er kennt unsere Gedanken sogar noch, bevor sie sich in unserem Gehirn bilden. Now, if you don't think about that, it won't mean much to you. Wenn ihr nicht darüber nachdenkt, wird das euch auch nicht sehr viel bedeuten. But I mean, the God that we pray to every day is this kind of a God. Aber der Gott, zu dem wir jeden Tag beten, ist so ein Gott. And in his meditation here, he thought that this knowledge is too great. It's hard to understand such a knowledge. Und in dieser Meditation sagt der Psalmschreiber, dass diese Erkenntnis zu groß ist. And why is it hard to understand? Und warum ist es so schwer, das zu begreifen? Well, because many times we pray. Aus dem Grund, weil wir oft beten. Many times we have struggles in our life. Und oft Kämpfe haben im Leben. Many times people say, why is this? Und oft fragen Menschen, warum ist das jetzt so? And we have many questions. Und wir stellen viele Fragen. Sometimes our prayers are not answered. Manchmal werden unsere Gebete nicht beantwortet. And we wonder why. Und wir fragen uns, warum ist das so? We wonder why God allows certain things in our life. Wir fragen uns, warum lässt Gott bestimmte Dinge zu in unserem Leben? And then we make our decisions. Und dann treffen wir Entscheidungen. We make many decisions. Wir treffen viele Entscheidungen. Where we go to school. Wohin wir zur Schule gehen. What we do with our free time. Was wir in unserer Freizeit machen. What kind of work, what kind of job we do. Und was für einen Beruf wir mal ausüben. Where we live. Wo wir leben. We make so many decisions. Wir treffen so viele Entscheidungen. Who are our friends. Wer unsere Freunde sind. And in the midst of this life that we have, there is a God who is always there. Und in der Mitte von dem Ganzen, von unserem Leben, ist ein Gott, der immer da ist. After Jesus rose from the dead. Nachdem Jesus von den Toten auferstanden ist. And he gave the great commission. Und den großen Missionsauftrag gegeben hat. He said, I will be with you unto the end of the world. Gibt er das Versprechen, ich werde bei euch sein bis zum Ende der Welt. So maybe our question this morning is how real is this to us? Und die Frage sollte heute Morgen vielleicht sein, wie ernst, wie echt nehmen wir das? Is this the all important factor in our life? Ist das der ganz wichtige, der ganz große Faktor in unserem Leben? And I think it can be very much. Und ich glaube, er könnte es sein. There are very few people that will be with us all the time. Es gibt sehr wenig Menschen, die ganze Zeit bei uns sein werden. Some people we see them from time to time. Manche sehen wir von Zeit zu Zeit. And that's nice. Und das ist auch schön. We were here last year. Wir waren letztes Jahr hier. And I didn't see any of you for one year. Und ich habe keinen von euch ein Jahr lang gesehen. And it's nice, you know, like wow, it's fun. Und es ist schön. It's a blessing to see people that you know and that you love. Ein Segen, Menschen zu sehen, die du kennst und die du liebst. It's wonderful to have a family. Und auch wunderschön, eine Familie zu haben. But the children, they will not be with us forever. Aber die Kinder werden nicht immer bei uns sein. Well, my children are still young, you know. Ich meine, meine Kinder sind noch sehr klein. But some of you have experienced the time when the little bird fly out of the nest. Aber manche von euch haben das schon erlebt, als wenn die kleinen Vögel das Nest verlassen. And this is difficult for parents. Und das ist schwierig für Eltern. And maybe some of you have lost a wife or a husband. Und vielleicht haben manche von euch einen Ehemann oder eine Ehefrau verloren. And that must be very terrible. Und das muss sehr schrecklich sein. So people in our life, they come and go. Also Menschen kommen und gehen in unserem Leben. But we're thankful for every meaningful relationship. Und wir sind aber dankbar für jede bedeutsame Beziehung, die wir haben. But Jesus is the only one that has the power to say, I will never leave you nor forsake you. Jesus ist der Einzige, der die Macht hat zu sagen, ich werde dich nie verlassen, noch dich im Stich lassen. He's the only one that could have said, you know, and have the power to keep his word. Like, I will be with you everywhere, anywhere, every time, anytime, I'm just there. Er ist der Einzige, der diese Möglichkeit und die Macht hat zu sagen, ich werde immer bei dir sein, überall, die ganze Zeit. Now, there is a sickness that man has. Es gibt eine Krankheit, die die Menschheit hat. Well, he has many sickness. Also die Menschheit hat viele Krankheiten. Some of them can be solved by nutrition. Viele können durch Ernährung ausgebessert werden. Like, you know, we learned this morning about the danger of bananas. Heute Morgen haben wir über die Gefahren der Banane gelernt. And, you know, like, be careful if you're planning to eat bananas. Und Vorsicht, wenn ihr Bananen essen wollt. But anyway, these are small sickness. Das sind kleine Krankheiten. But the real sickness that we have is sin. Aber die echte bedeutsame Krankheit ist die Sünde. But sin is a very unusual sickness. Sünde ist eine sehr ungewöhnliche Krankheit. Because it has many manifestations. Weil sie viele Gesichter hat. And one of them is this. Und eines davon ist, that when there is something good for me, wenn es etwas gibt, das gut für mich ist, I'm going away from it. Dann laufe ich davon weg. Now that's a very dangerous sickness. Das ist eine sehr gefährliche Krankheit. I mean, just think at the very beginning. Denkt nur ganz am Anfang. Adam and Eve in the garden after the fall. Da waren Adam und Eva im Garten Eden nach dem Fall. And God looking for them. Und Gott hat sie gesucht. And really, their only hope was with God at that point. Und es war ja wirklich so, dass ihre einzige Hoffnung in Gott bestand zu dem Zeitpunkt. There was no other hope anywhere else. Es gab keine Hoffnung. They listened to the devil. Sie haben auf den Teufel gehört. They disobeyed God. Sie haben Gott nicht gehorcht. Now they were ashamed. Jetzt haben sie sich geschämt. And they were afraid. Und haben sich gefürchtet. And now God is coming. Haben sich gedacht, jetzt kommt Gott. But he's the only one that could give them any hope. Aber er war sowieso der Einzige, der ihnen Hoffnung hätte geben können. And what did they do? Und was haben sie gemacht? They hid in the garden. Sie haben sich versteckt im Garten. When Jesus came in John chapter 1, als Jesus kam in Johannes Kapitel 1, as the light of the world, das Licht der Welt, many people did not receive that light. Haben viele Menschen dieses Licht nicht angenommen. He came to his own and his own received him not. Er kam in sein Eigen und die eigenen nahmen ihn nicht auf. But as many as received him, to them he gave the power to become the children of God. Aber so viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu heißen. But this is a sickness that we have. Das ist eine Krankheit, die wir haben. That we have a tendency to be afraid of God. Dass wir eine Tendenz dazu haben, uns vor Gott zu fürchten. Not to come to him simply by faith, willing to trust him at any cost. Nicht einfach im Glauben zu ihm kommen und darauf vertrauen. And this is actually reflected in relationships. Und das spiegelt sich auch in Beziehungen wider. How many of us are a little bit apprehensive when it comes to meeting new people? Wie viele von euch sind etwas nervös, wenn es darum geht, neue Leute kennenzulernen? I mean, even in a place like here. Ich meine sogar in einem Rahmen wie hier. I don't think anybody is here and they're planning to hurt somebody else. Ich glaube, es ist keiner hier, der jetzt da vorsätzlich vorhat, jemanden anderen weh zu tun. You know, this is not, I don't, well, maybe we have just a few, but... Also, vielleicht gibt's ein paar, aber... You'll recognize them quickly, you know. Man erkennt sie sehr rasch. You know, they will walk around with guns and sticks. Die haben da so Pistolen eingesteckt und Stöcke. You know? But no, this is a Christian gathering. Aber das ist eine christliche Versammlung. And we are willing and we are ready to love one another. Und wir sind dazu bereit, einander zu lieben. But there's something in man... Aber es gibt etwas that in makes Menschen, it that we are afraid... of people, dass er uns Angst haben lässt vor anderen Menschen. And how many times people go alone their own way? Und wie oft gehen Menschen ihren eigenen Weg? And I could have said hi to somebody. Und ich hätte jemanden begrüßen können. I could have introduced myself. Ich hätte mich vorstellen können. But I was, well, I'll just, you know, I just go over there. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, naja, ich gehe jetzt mal dort hinüber. But many times this is exactly what we need. Aber oft ist es genau das, was wir brauchen. Now I think that our openness toward people will is related to our openness to God. Ich glaube, dass unsere Offenheit Menschen gegenüber unsere Offenheit zu Gott widerspiegelt. Now I'm not a psychologist. Ich bin jetzt kein Psychologe. I'm not gonna try to understand all the details of being open to people. Ich werde jetzt nicht das erklären, was das bedeutet, Menschen gegenüber offen zu sein. But the Bible has a lot to say about our openness to God. Aber die Bibel hat sehr viel darüber zu sagen über unsere Offenheit Gott gegenüber. And if this is healthy, und wenn das gesund ist, then we will enjoy a great relationship with a lot of people. Dann werden wir auch eine tolle Gemeinschaft mit vielen Menschen haben können. Because here he says in verse 7, where can I go from your spirit? Denn in Vers 7 sagt er, wohin soll ich gehen vor deinem Geist? And my question is like, why do you want to go away from God? Und meine Frage ist, warum willst du von Gott weggehen? Like it doesn't make sense. Das macht doch keinen Sinn. It's like this is so good. Das ist doch so super. Like God is so good. Gott ist so gut. God is so kind. Gott ist so freundlich. God is ready to forgive. Und bereit zu vergeben. God is able to provide. Gott ist auch fähig, dich zu versorgen. Like God has a solution to everyone's problem. Und Gott hat die Lösung für die Probleme von jedem. I mean, he's the Savior. Er ist der Erretter. I mean, you don't know the way. He's the way, the truth, and the life. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. And he says, come to me. Und er sagt, komm zu mir. And then I think, where else can I go? Und dann denke ich mir, naja, wo könnte ich sonst hingehen? See, that's man's sickness. Das ist die Krankheit des Menschen. That's because of sin. Das ist wegen der Sünde. And sin is tricking us. Und die Sünde betrügt uns. And I think we're able to draw near to God. Und ich denke, es ist uns möglich, uns Gott zu nähern. And then God, when our relationship with God is healthy. Und wenn unsere Beziehung zu Gott gesund ist, then we actually become healthy people. Dann werden wir auch gesunde Menschen. You see, we were made to have fellowship with God. Wir wurden dazu geschaffen, Gemeinschaft zu haben. Adam had fellowship with God. Denn Adam hatte diese Gemeinschaft. Before Eve was created. Sogar bevor er geschaffen wurde. Bevor Eva. Eva. Before Eve. Eve. Well, Eva. Ja. Eva. Eve. Whatever you want. I misunderstood. Also Adam hatte diese Gemeinschaft mit Gott, bevor Eva geschaffen wurde. Yeah. So he really was created for fellowship. Also er wurde für Gemeinschaft geschaffen. But also he was created to have fellowship with other people. Aber er wurde auch dazu geschaffen, um Gemeinschaft mit anderen zu haben. So both relationships are important. Also beide Beziehungen sind wichtig. It was never God's will, I believe, for people to live in monasteries. Es war nie Gottes Wille, denke ich, dass Menschen in Klöstern leben. Because even if this world is very evil, denn selbst wenn diese Welt sehr böse sein sollte, if I want to worship God, I don't have to leave this world. Wenn ich ja Gott anbeten will, muss ich ja diese Welt nicht verlassen. See, this was a mistake that many people did. Das war ein Fehler, den viele Menschen begangen haben. And maybe they were sincere. Vielleicht waren sie ernsthaft darin. That was not the way. Aber das war nicht der richtige Weg. Jesus said, I don't call you out of this world. Jesus, ich I don't want to take you out of this world. Jesus, ich möchte dich nicht aus dieser Welt herausnehmen. But I will keep you in this world. Aber ich möchte dich in dieser Welt halten. In John 17 it says, when he prayed first, he said, sanctify them by the truth. In Johannes 17 heißt es, heilige sie durch die Wahrheit. Your word is truth. Dein Wort ist die Wahrheit. And this is how we draw near to God. Und so nähern wir uns Gott. In spirit and in truth. Im Geist und in der Wahrheit. It's a spiritual relationship. Es ist eine geistliche Beziehung. Because you can't see God. Weil man Gott sehen kann. See, I don't have I don't only have a spiritual relationship with my wife because she's a person. Ich habe keine geistliche Beziehung mit meiner Frau, weil sie eine Person ist. I don't just pray for my wife, I also talk to her because she's not only a spirit. Ich bete nicht nur mit meiner Frau, sondern ich spreche mit ihr, weil sie eben nicht Geist ist. But God is spirit. Aber Gott ist Geist. And we have a spirit in us. Und wir haben einen Geist in uns. And we have the ability to communicate with God. Und wir haben die Möglichkeit mit Gott zu kommunizieren. And this is quite interesting. Und das ist ziemlich interessant. I mean, this is better than a mobile phone. Das ist besser als so ein I mean, this is better than anything else. Das ist besser als alles. I mean, this is the God who created the universe. Das ist der Gott, der das Universum geschaffen hat. And he is there with us. Und er ist hier mit uns. And all of a sudden, maybe sometime we realize, oh yeah, I forgot. Und plötzlich denken wir uns vielleicht, ah ja, stimmt. You know, so have you ever had somebody visiting you and then you forgot they were there? Habt ihr schon mal gehabt, dass jemand euch besucht und ihr habt vergessen, dass sie da sind? Now, when I visit people with my family, they never forget we're there. Also wenn ich mit meiner Familie Leute besuche, wissen sie immer, wann wir da sind. You know? If you invite us, you'll know what I mean. Also wenn ihr uns einladet, dann wisst ihr, was ich meine. Versucht's mal. You know, they never forget. Das ist unvergesslich. You know, if we're here, they know it, and if we're gone, they know it. Wenn wir da sind, wissen sie es, und wenn wir wieder weg sind, you know? Weiß man es auch. But some people are so quiet. Aber manche Menschen sind so ruhig. You know, they sit in the corner. Die sitzen irgendwo in der Ecke. And they don't talk. Und sie sprechen nicht. But maybe they're thinking. Vielleicht denken sie. But ja. God also has created us, you know, to talk. Aber Gott hat uns auch zum Gespräch geschaffen. Okay, so just an encouragement here on that level. Eine Ermutigung. Okay, now. Just in closing here we look at verse 23 and 24. Wir möchten uns auch die letzten zwei Verse 23 und 24 anschauen. Because this is the conclusion of this meditation. Denn das ist der Schluss dieser Meditation. About God being there everywhere. Dass Gott eben da ist, überall ist. It says search me O God and know my heart. Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Like I want to live before God. Ich möchte vor Gott leben. Like Genesis 17 says, so in 1. Mose 17, when God spoke to Abraham, als Gott zu Abraham sprach, says, walk before me, wandle vor mir. And this is where we become normal people. Und genau hier werden wir zu normalen Menschen. This is what we were actually created for. Das ist der Grund, wozu wir geschaffen wurden. Not what the world is making out of people, nicht was die Welt aus Menschen macht, but to walk before God, sondern wir wurden geschaffen, um vor Gott zu gehen. So he says, search me, God. Also er sagt, erforsche mich, Gott. And then it says, try me and know my anxious thoughts. Und er sagt weiter, prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Anxious thought, fears, also auch meine Ängste, worries, meine Sorgen, they will always interfere with our fellowship with God. Die werden immer in unsere Beziehung mit Gott dazwischentreten. Because I don't trust God when I fear and I'm anxious. Denn ich vertraue Gott nicht, wenn ich ängstlich bin und Furcht habe. It's like you're walking with somebody. Es ist so, wie wenn du mit jemandem gehst. You know, and then you make sure you have your hand on your wallet. Und dann schaust du halt, dass du die Hand immer auf dem Geldbörsel hältst. Like you wonder, like, is this a thief? Weil du dich fragst, ist er vielleicht ein Dieb? Have you been in that situation? Warte schon mal in einer solchen Situation. Well, me many times. Also bei mir war das schon oft so. Are they gonna jump on me now? Werden die jetzt gleich mir von hinten auf den Rücken springen? You know? Can I trust those people? Kann ich diesen Menschen vertrauen? Well, with people, well, I mean, if you're a missionary or whatever. Also wenn du Missionar bist, you have to be careful, but then you also have to, you know, trust God. Du musst vielleicht auch vorsichtig sein, aber du musst auch Gott vertrauen. If I perish, I perish. Wenn ich drauf gehe, dann sterbe ich. But is that how we walk with God? Aber ist es so, wie wenn, you know, ist es wirklich so mit Gott? You know, what is God gonna do for me now? Was macht Gott jetzt für mich? What is he gonna do to me now? Oder was wird mir jetzt antun? Why does he do that? Why is he not doing this for me? Warum tut er das jetzt nicht? You know, why did that happen? Warum ist mir das passiert? Like I'm walking with God. Also ich gehe mit Gott. But like I'm thinking, like, you know, it's not working out. Aber ich habe immer so im Hinterkopf diesen Gedanken, es funktioniert nicht richtig. Out my way. Es funktioniert nicht so, wie ich mir das wünsche. So he says here, we don't want to have anxious thoughts. Aber wir wollen diese ängstlichen Gedanken ja nicht like haben. Like in Matthew 6, so wie es in Matthäus 6 says, heißt. Don't worry about your life. Fürchtet euch nicht um euer Leben. Don't worry about it. Also kümmert euch nicht darum. And then verse 24 it says, and see if there be any hurtful way in me. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin. Because this is the God, this is God's way of thinking. Weil das die Art ist, wie Gott denkt. I mean, for those of you who have children, für die unter euch, die Kinder haben, when you see your 2-year-old child starting to walk outside, wenn du dein zweijähriges Kind da draußen herumspazieren siehst, and they don't know much, und sie wissen noch nicht sehr viel von der Welt, and how do you watch over them? Wie sehr achtet man auf dieses Kind? Well, there's one thing that you always want is that you don't want them to get hurt. Also eines will man will immer, dass sie sich nicht verletzen. That's a very important concern for parents. Das ist eine sehr wichtige Sache für Eltern. Like, you know, it's not a question of our yes, you want them to behave, but you don't want them to get hurt. Ja, natürlich willst du, dass sie auch folgsam sind, aber man will wirklich, dass sie you sich know, nicht wehtun. Cars, es gibt Autos, wild cows, verrückte Kühe, you know, dangerous animals, und wilde Tiere. It's like you don't want them to get hurt. Man will auf keinen Fall, dass because sie sich verletzen. Because you love your child. Du dein Kind liebst. I mean, you are giving so much to them. Du gibst ihnen so viel. And you care for them. Und du sorgst für sie. And then God says, und dann sagt Gott, you evil father. Du böser Vater. You know, you give good things to your children. Du gibst gute Dinge deinen Kindern. And what about me? Aber was ist mit mir? Like, do we think that God is less than a human father? Glauben wir, dass Gott weniger ist als ein menschlicher Vater? Well, he's not. Ja, ist es sicher nicht. Proverbs 10:22 it says it's the blessing of the Lord that makes one's rich. In Sprüche 10:22 heißt es, dass der Segen des Herrn reich macht. And he adds no sorrow to it. Und fügt keine Sorge dazu. See, God has so many blessings for us. Gott hat so viele Segnungen für uns. And there will be no sorrow added to it. Und es wird keine Sorge, keine Trauer dazu getan werden. To get something good in life is good. Etwas Gutes im Leben zu bekommen ist was Schönes. But if it was not from God, aber wenn es nicht von Gott war, then there will be sorrow to it. Dann wird's auch Leid, wird auch Leid mitkommen. And the last verse it says, and lead me in the way, the everlasting way. Und leite mich auf ewigem Wege. Well, that's when we walk with God. Das ist eben dann, wenn wir mit Gott gehen. We walk with an eternal God. Wir gehen mit einem ewigen Gott. And we are in fellowship with him. Und wir sind in Gemeinschaft mit ihm. And everything about our life has value. Und alles in unserem Leben hat einen Wert. Everything is important. Alles ist wichtig. And it will last forever. Und es wird für immer andauern. And we will live forever. Und wir werden auch für immer well, leben. Not in this body, nicht in diesem Leib. But when we leave this body, we live forever. Aber wenn wir diesen Körper verlassen, dann werden wir für immer because leben. We are walking on the everlasting way. Weil wir auf dem ewigen Weg gehen. Okay, let's just close with a prayer. Wollen wir mit einem Gebet schließen. So, Father, we thank you for your great love and care toward us. Vater, wir danken dir für deine große Liebe und Fürsorge für uns. And we never want to be fearful in your presence. Wir möchten nie Angst haben in deiner Gegenwart. Or doubtful of your care. Oder zweifeln an deiner Fürsorge. But we can be confident. Sondern wir wollen zuversichtlich sein. Confident that you care. Zuversicht haben, dass du dich sorgst. Confident that you know. Zuversicht haben, dass du alles kennst. Confident that you will do exceedingly above what we could ask or think. Zuversichtlich sein, dass du mehr tun kannst über alles Denken und Verstehen hinaus. And we know that. Und wir wissen das. If you loved us enough to send your son and die on who died on the cross for us, we know that you love us. Wenn du uns so sehr geliebt hast, dass du deinen Sohn geschickt hast, der am Kreuz für uns gestorben ist, dann liebst du uns wirklich. So we thank you and praise you this morning. Also wir danken dir und wir preisen dich heute Morgen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay. God bless you. Gott segne euch.